Ein Tag so besonders, so wunderbar. Ein neues Lebensjahr, das ist doch klar. Die Wünsche fliegen heute weit von nah und fern. Doch einer schickt dir Grüße, der hat dich besonders. Alles Gute, lieber Patrick, auf die nächsten Jahre. Lass uns feiern, dass du bist, das ist die wahre Ware. Musik wird lauter, die Bässe setzen ein. Bleib gesund und leb ewig, das ist der Wunsch von Michael. Oh, dein Glück soll niemals enden, einfach unvergleichlich. Alles Gute zum Geburtstag, Patrick Unterbein. Erinnert euch an die Zeiten, die ihr geteilt. Jede Herausforderung habt ihr bewältigt. So viele Erinnerungen, sie sind ein Schatz. Für all die neuen Abenteuer gibt's genug Platz. Mr. Michael Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag, Patrick Unterbein. Michael Meyerhofer, der denkt an dich und wünscht dir nur das Beste, ganz feierlich. Er sagt: Hör gut zu, das ist mein Wort. Schick dir diesen Gruß von hier an jenen Ort. Alles Gute, lieber Patrick, auf die nächsten Jahre. Lass uns feiern, dass du bist, das ist die wahre Ware. Musik wird lauter, der Beat wird intensiver. Bleib gesund und leb ewig, das ist der Wunsch von Mädchen. Dein Glück soll niemals enden, einfach unvergleichlich. Das Leben ist ein Fest, das du feiern musst. Nimm jeden Moment mit voller Lust. Michael weiß, du bist ein Freund von Wert. Die besten Wünsche, die du verdienst, die sind es wert. Bleib gesund und leb ewig, Patrick, ja leb ewig. Ein Hoch auf dich. Mr. Michael Meyer Unterbein. Michael Meyerhof wünscht dir alles Gute zum Geburtstag.